zwei links, zwei rechts, drei links, drei rechts. Der ganze Sinn müsste jetzt. Da zieht schon wieder eine nicht. Nur nicht an unser Eins denken, nur nicht. Und das Puderzeug haben sie mir wieder umeinander gestreut. Je mehr, desto besser. Wie wenn sie davon schöner werden. Für mich stehen die alle nur aus. Naja. Das ist meine spezielle Sicht. Unterhosen auf, Rock runter. Und schon fühlt er jeder sich wieder als hehrer Mensch. Bitte, gnädige Frau, da ist ein frisches Handtuch. Na, die Seifen kosten nichts extra. Was? Die Schüssel waren jetzt sauber. Sieh, ich kann nicht mehr wie arbeiten. Zwei links, zwei rechts, zwei links, na, drei links. Jetzt haben sie mir rausgebracht. Ansprüche haben die Leute. In meiner Jugend waren es bescheidener, die Leute. Toiletten ist ein Toiletten. Das ist vielleicht nichts wert, dass man so eine Sache loswerden kann. Na also, zwei links, zwei rechts. Das ist überhaupt die Hauptsache im Leben. Wenn das nicht geht, da geht gar nichts. Da kann mir keiner was erzählen. Ziehen, die Frau, ziehen! Haben Sie ein Haus, wenn das für Sie tut? Ich ziehe mir selber. Zwei links, zwei rechts, drei links, drei rechts. Und immer nebenbei machen, für selber gelten, vor lauter pressieren. Wenn ich mich nicht herstellt und den Gnädigen alles nachwischte. Aber das wird nicht geschätzt. Fürs Zehnerl darf man tröpfeln, wohin man mag. Dankeschön, gnädige Frau. Bären's mich wieder. Also, da kaufe ich mir morgen ein schönes Stück Leber. Dazu mache ich mir das Gemüs von heute warm und... Was, Sie müssen spucken, ne? Warum sagen Sie so viel? Das hier ist ein anständiges Lokal, aber die Gäste... Na, ich sag nicht, was die sind. Da nehmen Sie einen Schluck zum Nachspielen. Das Fräulein auf Nummer 3, die dürfte da längst fertig sein. Ist sie noch schlecht geworden? Na, warum blärmst denn? Ach, das ist doch kein Grund nicht, das haben wir gleich. Ich fisch den aus mit den Klobürsten. Ich find's nicht. Na, wie groß ist denn? Auwe, da bräucht man ja eine Lupe. So, so, ein Andenken. Na, trotzdem, jetzt hören Sie auf mit Weinen. Er will nicht mehr. Sie, Rodine, was lass uns denn sausen? Der kann sie mal. Na, die kennen uns alle, mit ihr bin ich sowieso fertig. So weit kommen sie auch noch. Je schneller, desto besser, Fräulein. Der meine hat mich auch sitzen lassen. Na, bin froh drum. Na, wiedersehen Sie doch, hab meine Gemütlichkeit, mein Auskommen, mein Ruhe. Was? Möchten Sie? Und daneben vom Nächsten? Ist eh egal von wem, Hauptsache das. Bloß ein Fingerhut voller Gins, das werden Sie noch daher bringen. Zum Auswachsen brauchen Sie niemand. Willi heißt der Meinige. Ist größer als ich. Sie und den Bub hab ich erfreut. Und deswegen müssen Sie nicht wieder anfangen zu lernen. Fürs nächste Mal wissen Sie Bescheid. Ein echtes Andenken. Nicht bloß vergoldetes Blech. So, jetzt Sie erst einmal. Ganz eine schöne Dusche aus. Und er noch kriegt noch was drauf. Gleich von der nächsten. In der Toilette hat viel Platz. Ein kleines, beschissenes Andenken ist gleich gar nichts. Denk es dran. Adieu. Das ist gleich gar nichts. Zwei links, zwei rechts, drei links. Grüß Gott. Ja, Schönheit. Aber schlecht Wetter ist angesagt, ja. Na, nix bleibt, so ist. Drei rechts, zwei links. Weiß passt für alles. Bub oder Madel, das weiß man noch nicht. Aber wir sind mit allem zufrieden, wie es kommt. Ja, ich bin die Oma, ja, ja. Sag ich doch immer, Hauptsache gesund, was will der Mensch mehr? Finger an alle Hände und richtige Fusseln. Mehr will man nicht. Ja, ja. Danke, auch schön. Grüß Gott. Bären Sie mich wieder? Na, alles besetzt, nichts zu machen. Ich arbeite so schnell ich kann. Aber denen da drin das Tempo vorschreiben, nur das wäre zu viel verlangt. Gewiss, ich sag's ja. Heute geht's zu. Dankeschön, mein Fräulein. Und dafür dürfen Sie sich auch noch die Hände waschen. Gratis. Vollkommen gratis. Auch die Kriegsbemalung auffrischen. Alles inbegriffen. Das gibt der Hosen. Das sind's doch. Blau ist alleweil für ein Bub. Na, schon 2 Jahre. Ich sag, der ist schon 2. Der läuft einem davon. Jesus. Die Leute können einen ausfragen. Also wenn ich bitten darf, nur die Haare nicht in der Gegend umschmeißen. Ich weiß mich vor Arbeit nicht zu retten. So, jetzt sind sie aber fisch. Wie lange hält's? Ja, zu meiner Zeit, da muss der Madl ein sauberes Gesicht haben und glatt gekämmt muss sein. Aber heute... Ziehen! Maria und Josef, wie der Teufel muss hinter denen her sein. Gerade wie der Teufel. 2 links, 2 rechts. Grüß Gott. Ja, pressiert's denn schon wieder so? Konnte Ihnen das nicht 5 Minuten eher eingefallen sein? Ich kann die anderen wegen Ihnen auch nicht von den Klosettschüsseln rassen. Das konnten Sie auch gerade wissen. Alt genug sind's. Ja, mein Willi, als der so ganz klein war, dem musste man sagen, ihn dran erinnern, in dem Alter haben Sie noch nichts im Kopf. Ah, das waren Zeiten. Stehen die hier, wenn der Leben geht. Ja, mein Fräulein, so ist es. Ein Schicksal hat ja jeder. Hineinspaziert, mein Fräulein. Immer hineinspaziert. Was wollen Sie? Verstopft? Ah, das haben wir gleich. Sie, was glaubst du, was ich schon alles in der Schüssel gefunden hab? Eine Totgeburt war das Mindeste. Sogar die Kriminalpolizei war da. Was denn? Ich war her denn? Das ist ja noch gar kein Mensch nicht, gell? Was glaubst du, wie oft ich... Na? Ich hab die Polizei nicht geholt. Ich bin doch nicht blöd. Hab ich wissen können, was ich hinunterspüle? Da schau ich ja gar nicht mehr hin. Aber die einen Schreikrampf hat's gekriegt, wie ich gezogen hab. Und dann war's schon zu spät, weil sie schreiend auf die Straßen aus. So hat halt gesponnen plötzlich. Und dann haben sie es wieder rausgefischt und sie hat noch mehr gelernt. Auf ein paar haben sie es in die Glapsmühle geschafft. Ah, da gehört's auch hin, damische Kuh. So viel Geschrei um ein Bröckel. Die meisten sind froh, wenn sich nicht auswächst. Die Menschheit ist mir wurscht. Soll's aussterben von hier aus. Was tun wir? Und nicht wissen können, was. Ein Barmt hab ich mir halt. So dumm ist der Mensch, ja, dumm. Das ist noch lang keine Tragödie nicht. Da weiß die andere. Schon recht. Schönen Abend noch. Immer wenn einmal eine Unterhaltung, was Menschliches zustande kommen könnte, dann sind sie gleich wieder heraus. Ja, sowas. Na, sowas. Herrje. Und so ein schönes Wetter heute. Die auf Nummer 3 ist wohl eingeschlafen. Sie, Zeitung lesen wird fein bestraft. Das weiß ja jeder, dass das kein Anstand nicht ist. Hier sind welche, die genauso ein Anliegen haben. Na, ich sag's ja. Mit ein bisschen Nachdruck geht's. Aber man braucht Autorität. Das ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Mit Hinsetzen und Stricken ist da gleich gar nichts getan. Autorität gehört her. Zwei links, zwei rechts, drei links, drei rechts. Wo es das abgeben soll, wenn es fertig ist? Na Sie, wie stellen Sie sich das vor bei dem anderen? Fertig werden, da muss ich ja gerade lachen. Sie haben ja gar keine Ahnung nicht, was an dem Beruf alles dranhängt. Da reibt man sich auf, ja. Aber schließlich weiß man wofür. Ich sag Ihnen was, Sie sitzen hier herin nicht schlecht. Na, undankbar wäre ich, wenn ich das pappen wollte. Nur, wie mein Willi. Also, wenn der noch einmal aufkreuzen tät, man in die Sehnsucht treibt, wie man so sagt. Ja, also dann sehe ich sie vor einem kleinen Häusl. Ein Wiesen drumherum mit Blümeln und hinten am Zaun ein Apfelbaum, der wo trägt. Na, er müsste nicht einmal tragen. Bloß blühen müsste halt hier und da. Und ich hocke auf der Bank. Einfach so. Na, ja. Stricken könnt ihr vielleicht. Aber ansonsten. Lass uns gefälligst das Fenster zu. Wenn ich den lieben langen Tag nicht erstick, dann werden sie es auch nicht in den 3 Minuten, die es herinnen sind. Erfrieren ist schlimmer. Dann könnten sie nicht einmal die Nase rümpfen. All die Weile, die sich nicht mehr rümpfen lässt, wenn es vereist ist. Überhaupt das Parfüm von dir, das ist schlimmer als jeder Geruch hier herin. Na, die schämt sich gar nicht, als künstlicher Duftverspritzer herumzulaufen, die parfümierte Gorski. Zwei links, zwei rechts. So eine war's. Akkurat. Nix im Hirn als bloß. Ist doch nicht schade um so eine. Möcht wissen, was der Willi an der gefunden hat. Na, ich red nicht mit Ihnen, ich red mit mir selber, weil es gibt niemanden, der mir so zuhört wie ich. Ja, sie verlieren ihre Perücken. Plus ein Haarteil, aha. An Klebstoff preisten sie halt, oder? Und am Sonntag, da sitze ich alleweil auf der Bank bei meinem Bub im Garten. Und das Putzel, das Kleine, mein Enkel, der kriecht rum vor meine Füße. Nimmt Steindel in den Mund und ich sag, spuck's aus. Und er nimmt wieder Steindel in den Mund und ich sag, spuck's aus. Und er nimmt wieder. So, das interessiert Sie nicht. Ah, dann bitteschön, frisiert sich drin im Saal weiter. Wie so ein Perückenanpapier, das ist eine Schau für die Leute. Bitteschön. Ah, nein, ich bin nicht böse, bloß deutlich. Schließlich ist mir wer. Hat's zu was gebracht? Sie brauchen gar nicht lachen. Kein Interesse. Kein Mitgefühl, gar nichts. Aber so sind's. Alle. Möcht wissen, was man so eine finden kann. Zwei links, zwei rechts. Drei links, drei rechts. Ich hab's gleich gesehen. Aber er gesponnen hat, er akkurat gesponnen. Auf so eine. Kein Instinkt, na. Kein. Von wem ihr redet, das geht sie an Schmarrn an. Hat ihnen niemand angeschafft, dass sie hier haben sollen, oder? Na, also, die hat's kapiert. Wird gut sein, aufgedonnerte Zwetschgen. Schaumgummibusen, ein Perücken, falsche Wimpern und die Pickel zugeschmiert. Ich darf mich schamen bei so viel Künstlichkeit. Hab ich nicht nötig gehabt. Der Kerl hat mich genommen, wie ich gewachsen bin. Und dass der Willi da hergekommen ist, dafür hat's gereicht. Mehr hab ich nicht wollen. Den und hernach Feierabend. Hört das nicht? Feierabend! Und jetzt ist was fällig. Wo hab ich noch mein Schnapsel? Ah, gut ist das. Ich sag's ja. Das, wenn es nicht geben wird. Seit 10 Minuten kein Trinkgeld. Da sitze ich nicht deutlich genug da. Ein Risiko ist halt. Ein Kreuz. Zwei links, zwei rechts. Wenn er wisst, dass ich Hosel stricke. Ich meine, ich bin ja gar nicht so. Ich lasse mit mir reden. Schließlich bin ich auch eine Mutter. Schließlich habe ich ein Herz im Leib. Aber mit so einer daherkommen. Und dann darf ich mich gleich in Luft auflösen. Ha, das tat ihnen so passen. Aber mit mir nicht. Nicht mit mir. Habe ich darum jeden Pfennig auf Zeiten gelegt, dass mich der Lausbub eines Tages pflanzt. Das ist keine Gerechtigkeit, nicht? Na. Reißverschluss soll ich haben. Ja, kaufen Sie Ihre Kleider nicht so eng. Da müsste man ja eine Zange hernehmen. Da langt keine Sicherheitsnadel. Keine 10 reichen da. Fürs nächste Mal, da darf ich Ihnen raten, dass, ha, die platzt lieber aus Ihrem Kleid, damit die Mannsbilder was zum Schauen haben. Ist schon recht. Was das gibt? Eine Mütze. Da haben Sie denn keine Augen im Kopf? Da sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock, dass das eine Mütze werden soll. Ah, ich bin nicht bloß da, um Toiletten zu putzen. Hab Familie. Was ist denn ein Mensch, der wo niemand hat? So. Ja, ja. Ha, ich auch. Das ist nämlich mein Sohn, der... Jesus, na, so, so. Ihre Tochter. Na, no, das ist noch gar nichts. Ich bin gleich vierfache Oma. Sieh, was glaubens, wie es bei uns zugeht. Wo wir hinschaut, überall was Kleins. Da heißt es zusammenrücken und zusammenlegen. Jedes Zehnerl hilft. Danke vielmals. Recht schönen Abend noch, Gnefrau. Bären's mich wieder. Ja, was kommt denn da an, Katsch? Sie können ja nicht mehr auf Ihre Füße stehen. Ja, so was Gebrechliches gehört doch ins Bett. Rheuma, oh, kenn ich. Nehmen Sie mal einen Schluck, es ist ein Heilmittel. Na, kostet nichts. Hierherin kostet es nichts. Ja, ja, wir Alten, wenn wir nicht zäh wären. So, so, mit der Schwiegertochter feiern Sie. Ja, das ist was. Ja, ja. Ah, wo denken Sie hin? Ich bin allein, Mutterseelenallein. Als die Leute meine Schwiegertochter, na, sie war's noch nicht, aber sie hätt's werden sollen. Also, als die das Madel in die Erde eintaten, da hab ich mein Willi gleich dazugelegt. Die Hoffnung begraben, wie man so schön sagt. Und seitdem, ja, so ist es. Lieber wäre ich krumm und lahm wie Sie. Wollt's noch einen Schluck? Hol's dann. Und noch viel Vergnügen. Jesus, bei dir ist die Hälfte daneben gegangen. Na, wenn das kein Sau ist, eine Riesensauerei ist das. Na, aber... Das habe ich gar nicht gespannt. Das habe ich noch lange nicht gespannt. Zwei links, zwei rechts, drei links, drei rechts. Nur nicht hetzen lassen. Zimmer hereinspaziert, die junge Frau. Gerade ist frei geworden. Dort herein, bitteschön. Auf die Menschlichkeit kommt's an, worauf sonst. Beim Herrgott ist da nie wurscht. Das Sehnen dürfen Sie mir herlegen, ne Frau. Umsonst ist nicht einmal der Tod. Was? Nicht sauber was? Ja, gerade vorhin war ich drin, blitzsauber was. Jawohl, wenn ich's doch sag. Wie's nach Ihnen ausschaut, davon kann ich nix. Halten Sie das Hähnerl, bitteschön. Das nächste Mal, da machen Sie gleich einen Toast. Nur keine Umstände nicht. Wenn die sich einbilden, dass ich hinter solchen herputze, da bilden die sich viel ein. Ich sitze mal trocken. Und wie die sitzen, das ist mir lang wurscht. Wurscht! Wurscht! Ich hab Stiefmütterchen auf der gehabt. Und begiss sie auch. Jeden freien Tag gehe und schau nach dem Rechten. Ja, das interessiert dich wohl nicht, Willi. Wenn ich nicht wäre, oh, was glaubst du, was mit der ihrem Grab wäre? Du tust dich ja nicht kümmern. Aber ich bin ja da. Darfst froh sein um mich. Ja, ich kümmere mich. Na, Sie müssen schon einen Moment warten, Fräulein. Dafür kann ich nichts. Na, das wird kein Hoserl. Das wird der Schal für mich. Nur darf ich mir selber nichts stricken. Nein. Ich habe einmal nichts übrig für die Bilder. Gibt eh zu viel. Willi, no, ich meine, meine Schwester, ihr Willi, das ist auch so eine. Nichts wie Undank. Blöd ist jede Frau, die wo was ausbreitet. Das sag ich doch immer, genau. Nur ausgenutzt wird man. Noch einen schönen Abend mit dem Herrn Bräutigam. Schon wieder eine. Und noch eine. Jetzt steht Schlange. Na, Frau Madl, gerade ein Jahr ist geworden. Ja, herzig, ja. Das Alter ist herzig. Na, nicht blond. Rote Haare hat's. Was soll ich gesagt haben vor einer Minute? Oh, da waren sie noch gar nicht drin. Lügen, ich? Ah, da muss ich gerade auslachen. Überhaupt mit ihren Rede nicht, da könnte ja jeder daherkommen. Jesus, Jesus. Manchmal kann ich die Weiber nicht mehr sehen. Bis hier stehen sie mir. Ob ich mich versetzen lasse auf Männertoiletten? Na, die sind noch größer, das sei. Das ist einmal sicher. Was hier bleibt. Bleib. Wo steht die sonst? Also. Ja, mein Fräulein, das sehnt's doch. Muss ich nicht sagen? Ja, ja, genau. So. Nicht, dass ihr wisst. Sicher, kalt ist, ja. Wird schon wieder. Was es nicht alles gibt. Ja, genau. Yes. Oh, da ist ein Handtuch. Warmes Wasser gibt's nicht, na. So weit kommen wir noch. Alle Tag warmes Wasser. Bleibst's aus, wenn Ihnen was nicht passt. Zwei links, zwei rechts, drei links, drei rechts. Na, alles besetzt. Wenn ich's doch sag. Was glaubst du, warum die anderen da stehen und sich auf die Füße treten? Sie sind nicht allein auf der Welt. Beschweren sich von mir aus. Gewiss doch, da denke ich mir gar nichts. Allweil rauscht's von die Wasserspülung. Und wenn's nicht rauscht, wird mir erst recht damisch, so oder so. Dieses Schicksal. Zwei links, zwei rechts, drei rechts. Und jetzt muss ich abnehmen. Da kommt der Ärmel rein. Hübsch rund muss werden. Was ist denn schon wieder? Ich komm nicht nach bei dem Andrang. Also was wollen Sie, Gnefrau? Entweder ich hock vor der Schüssel und putz, oder Sie sitzen drauf, eins oder das andere. Ich strick, jawohl. Passt Ihnen was nicht. Na, was das wird, das geht Sie gar nichts an. Das wird der Strick, mit dem ich mich aufhänge, wenn Sie noch länger hier in der Landschaft rumstehen und mir ein Loch in den Bauch fragen. Ich habe da meine Flaschen. Keine Ruhe bei Tag und Nacht. Also das vergesse ich dir mal nicht, Willi. Und da gibt's kein Pardon, wenn du wieder mal auftauchst. Gehört sich das, sich 10 Jahre lang nicht blicken lassen. Wenn du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei... Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber schön ist und wahr auch. Da braucht es gar nicht lachen. Wer hier lacht, den schmeißt ich zum Tempel aus. Na, sollen die mir doch mal in Ruhe lassen. Verrückt kannst du werden, Herrin. Wo hab ich's jetzt schon wieder hingesteckt? Nur noch einen Schluck. Und noch einen Schluck, einen ganz kleinen. Also, das hab ich mir schwer genug verdient. Nur alle, weil arbeiten, das hält kein Mensch nicht aus. Prost, Willi! Geld, das vergönnst deiner alten Mama. Weißt schon, ich hab's nur gut gemeint, vor allem mit dir. Hab immer dein Bestes gewollt. Und dass du noch ein bisschen Freiheit hast. Dafür hab ich's getan. Mit 20 Jahren kein Geh. Das hast du auch nicht wollen. Na also. Alles besetzt, Fräulein. Na, wo steht frei? Oh, da kann viel frei stehen. Wenn ich sag, besetzt ist besetzt, die wird's wohl wissen, wozu hock ich denn da? Sie sind die neue Bedienung. Na also, da haben sie gleich was gelernt. Beschweren. Na los, da geht's doch, weil sie Schmalz reißen wollen. Von mir aus. Glaubst, ich hab keinen Grund, mich zu beschweren. Ha, ich bin damit anfing. Was ist bloß los mit mir? Allerweil hab ich meine Gemütlichkeit gehabt und plötzlich da. Ich kann die Madeln, die jungen Luder nicht mehr sehen. Die stellen mir mein Willi. Sie haben mir mein Willi gestohlen. Auch grad so einen Idiot mit mir. Wie hat's denn ausgeschaut? Ah, das weiß ich noch genau. Sommersprossen hat's gehabt, jede Menge. Und das hat dem Willi gefallen. Und dann so eine kleine Brust, so eine Handvoll, bloß eine halbe Portion. Das hat dem Willi gefallen. Und dann hat sie so eine hohe Stimme gehabt, wie ein Vogel, ganz spitzig. Und das hat ihm Willi gefallen. Die ganze Person hat ihm Willi gefallen. Wo der nur den Geschmack hernimmt. Ganz Filter. Zwei links, zwei rechts, drei links, drei rechts. Und noch ein Schluck zur Erfrischung. Noch ein Schluck. Jesus, na, ein Kreuz ist, es ist ein Kreuz. Jesus, na, ein Radio ist her. Ich sollte halt auf ein Radio spannen. Oder ich sing mir selber was einstreiben. Nur wenn ich bloß wüsste, was. Schlaf, Kinderl, schlaf, dein Vater. Der ist Schmarrn. Schau her. Ich strick da was. Darfst ruhig daherkommen, das ist der Lauf der Welt. Dagegen hab ich nichts, im Gegenteil. Ich strick da Jackel und Hosel. Und was beiseite gelegt hab ich auch. Einen neumodischen Kinderwagen könnt ich dir kaufen. Und überhaupt, ich wäre eine gute Oma. Darauf kannst du Gift nehmen. Eine ganz gute Oma. Brauchst bloß daherkommen und nachher siehst du schon. Ein bisschen beeilen müsste ich, weil ewig lebe ich nicht. Ich könnte blind werden oder taub. Dann dann könnte ich dich nicht hören, wenn du lachst und zufrieden bist. Also beeil dich, ich strick dir was eins. Aber nachher dürfte es schon kommen. Ich hab gar nichts gegen dich. Bist Fleisch und Blut von meinem Willi. Abbusseln tat ich dich und das Flascherl aufwärmen. Deine Mama brauchen wir gar nicht. Die kann ruhig weitergehen, auf dem Strich, da gehört's hin. Du und ich und der Willi, das wär's. Also? Jesus, der Herr Chef persönlich. Was los ist? Na, gar nichts ist los, Herr Chef, was soll schon los sein? Versteh nicht, was ich meine. Ja, ich hab da nur... versteh ich nicht. Sie brauchen gar nicht deutlicher werden, ich bin nicht schwerhörig. Und überhaupt, das ist eine Damentoilette. Wenn Sie sich bitte schön bemühen wollen, gleich gegenüber ist für Herren. Ich weiß, was ich gehört. Ich schon. Und das verteidige ich. Und das verteidige ich. Jetzt red ich. Den Anstand, den muss man alleweil verteidigen. Denn uns eins keine Moral nicht hätte. Ja, wo gehen wir denn da hin? Toiletten und Moral, das gehört zusammen, alleweil. Na, da geht nichts. Und wann sonst wir werden? Gleich gegenüber. Ich werde dafür bezahlt, dass ich für Ordnung sorge. Wer schreit? Sie schreien. Sie hören sich ja nicht. Na, dann bezahlt's mich nimmer. Schon recht. Bloß weil meine Pflicht du. Ja, doch. Was? Davon reden wir nicht? Ja, davon reden wir schon. Warum ich allweil sie? Nur was mich fragt. Da hört sich doch alles auf. Ich werde mich beschweren. Jawohl, ich. Bei der Gewerkschaft, beim Pfarrer. Und bei, nein, nicht bei der Polizei, bei dir nicht. Das, wenn einreißen geht, dass eine Toilettenfrau keinen Anstand mehr haben dürfte. Noch geht's doch gleich im Stall. Hochzeit miteinander hin. Darauf wartet ihr. Die Liebe ist so schon anfahrt. Na, hört zu allerlei, Herrin. Das steht noch aus. Das Programm ist fällig. Bloß, so eine unschuldige Toilettenfrau wie ich, die bin da im Weg, ja. Aber die kann man kündigen, auf die Straßen aussetzen und auf geht's. Schauen soll zu zeigen. Ach, ich schmeiß die Tür nicht. Ich mach's zu. Das gehört zu meiner Arbeit, ja. Und daran lasse ich mich nicht aufhalten. Verrückt. Ich weiß, welcher verrückt ist. Aber ich sag nichts, weil ich bin ein höflicher Mensch. Jawohl! Höflich, wenn Sie wissen, was das ist. Dem hab ich's gezeigt. Der traut sich so leicht nicht mehr her. Wenn man ganz allein Pflicht und Anstand verteidigen muss, da darf man nicht zimperlich sein, schon gar nicht. Auf den Schreck hab ich was verdient. Beim Saufen braucht der Mensch Gesellschaft. Und wenn's bloß mein Spiegelbild ist, besser wie nichts. Prost, besoffen sind wir eh bald, wir beiden. Wenn der Saubub, der Dame schon ein Herz hinter seine Rippen hätte, dann käme heim. Noch mir schauen, wie es mir geht und überhaupt. Ich sitze hier und opfer mich auf. Und er. Wie spät? Schon nach 12. Da wird der Betrieb bald weniger. Jetzt probier ich's einmal und stopf die Schlüssellöcher zu. So. Da auch noch was. Und jetzt. So. Und hier auch noch. Und hier. Ja, jetzt haben wir's. Besser ist. Aber ich hör's immer noch. Sie hat ihn auch nicht wollen. Den Balg, meine ich. Und ich hätte es nicht getan, wenn sie mich nicht darum gebeten hätte. Angefleht hat sie mich. Bloß hilfsbereit war ich. Ja, das hat mir von seiner Gutmütigkeit nichts wie Undank. Die, wenn ich so eine blöde Anatomie gehabt hätte, da wäre alles gut gegangen, jawohl. Das, wenn ich vorher gewusst hätte, man steckt eben in keiner drin. Nie ist mir was passiert. Ausgerechnet. Klar, ich hätte vorher fragen sollen, aber wer viel fragt, der geht viel irre. Das Sprichwort kennst du. Ja, ich habe immer dein Bestes gewollt. Und überhaupt, sie wäre längst weiter. Über alle Berg wäre sie, Willi. Die hättest du nicht halten können. Die hat mir Säures im Sinn gehabt. Das habe ich gleich kennt. An dir ihrem gespreizten kleinen Finger, wie die ihr Kaffeetassen halten hat. Jesus, na, daraus kannst du sehen, wo hinaus so eine will. Aber nur nicht auf mich hören. Ah, woher denn? Aber Herr Noch, Herr Noch, bin an allem ich schuld. Zwei links, zwei rechts, drei links, drei rechts. Na, ich bring's auf einmal nicht mehr zusammen. Ich bring's nicht mehr zusammen. Hilfsbereit darfst du eben nicht sein. Na, nur nicht. Menschlich darfst du nicht sein. Na, Herz darfst du nicht haben. Na, woher denn? Und außerdem, ja, das sag ich doch immer, wohin das führt. Und am Ende, am Ende. Maria und Josef, jetzt haben sie mich aber erschreckt, Herr Wachtmeister. Sitzen Sie da so gemütlich und strichen? Ah, nein, aber in die Uniform, sie, da erschrecke ich immer. Bloß so, ja. Ah, ich war müde, Herr Wachtmeister. Ich kann nicht mehr wie arbeiten, Herr Wachtmeister. Der Maler muss auch unser eins Feierabend haben. Und wo soll er vergessen zu ziehen? Aber ich zieh nie mehr, na, weil man könnte ja was runterziehen, was da nicht nein gehört. Das mache ich nicht. Nämlich, das kennt man schon. Wohin mit der Totgeburt? Allerweil in die Toiletten. Aber mit mir nicht, Herr Wachtmeister. Nicht mit mir. Na, schauen's, ich strick was für meinen Enkel, ein Hosel. Ja, schauen's, das musste. Und ein ganz ein herziger Bub, da kann schon Oma sagen. Der hat schon Oma gesagt, als er noch nicht Papa und Mama sagen konnte. Oma, das war ihm sein erstes Wort. Ganz eifersüchtig ist mein Willi und seine Frau. Ja. Dabei stehe ich mich gut mit meiner Schwiegertochter. Nicht, was Sie denken, Herr Wachtmeister. Nein, nein, da gibt's gar nichts zwischen uns. Zwei links, zwei rechts, drei links, drei rechts. Vielleicht wird's auch ein Joppen. Eine Jacke, Herr Wachtmeister. Wie bitte? Also, das ist doch... Der Chef lügt, die Bedienung sowieso. Sie, bleibst, wo sind. Wenn Sie Hand an mich legen, dann nehme ich eine Stricknadel. Ich fürchte mich nicht und ich treffe. Und in der Prosecco-Schüssel hat mehr Platz, als man denkt. Zirn und Obig spielt es. Kein Hahn kräht danach. Ich weiß, man zu helfen. Ich schon. Geht's? Noch ist Zeit. Ich fürchte mich nicht. Kein Schritt näher, keinen Schritt näher, sag ich, oder? Ich spieß dich auf, jawohl, mit der Stricknadel! Na also, jetzt hat er's doch mit der Angst gekriegt, der uniformierte Typ. Gauner sind's mit ihren Schirmmützen, Lumpen. Unschuldige erschrecken und verdächtigen. Ja, mit denen werde ich noch fertig. Der kommt so leicht nicht wieder. Soll's mir mal Ruhe lassen? Alle miteinander. Ach du, Willi, brauchst nimmer kommen, na. Ich mein's ganz im Ernst. Und wenn er plötzlich in der Tür steht? Mit so einem uniformierten Tippen. Mama, mir kommt die holen. Du weißt schon, warum? Ist da wer? Oh, Hobbit-Ketten in der Hand. Mari und Josef, jetzt geht nichts mehr. Jetzt geht nichts mehr. Da ist doch wer. Wart, ich finde ihn oder? Na, bloß mein Spiegelbild. Herrje, ich bin so damisch. Wie jetzt schau ich aus. A grad wie. Bloß hilfsbereit war ich. Sei statt. Oma war dann sein erstes Wort. Man redet ja nicht. Man sagt ja nur, zwei links, zwei rechts, drei links. Für mein Enkel. Ein ganz herziger Bub. Na, darfst nicht stricken. Du hast kein Recht dazu. Du nicht. Verlogenes Stück. Jetzt kannst du hinstellen und Oma spielen. Bin eine ganz gute Oma. Klapper du nur mit den Nadeln. Nützt dir alles nichts. Bin gleich vierfach Oma. Wen willst du mittäuschen? Die Leute. Die glauben dir schon lang nicht mehr. Flasche aufwärmen, Dadli. Jetzt sei so gut und hör auf. Und die Abbusseln. Aufhören sollst, hab ich gesagt. Sitz du auf deine Ohren. Gerade der Jahreswahn. Ich spuck dich an. Herziges Alter. Hast noch nicht genug. Als dann mir reicht's. Ich hab genug von dir, hörst. Genug. Genug. Genug! Ich spiss dir auf! Wir brachten Die Ansprach von Barbara Enders mit Lina Karstens. Regie Raul Wolfgang Schnell. Produktion Bayerischer Rundfunk 1976.